Mr. Collins war kein sehr geistreicher Mann, und die fehlenden Naturgaben hatten bei ihm weder durch eine sorgfältige Erziehung noch durch den Umgang der Welt ersetzt werden können, da er den größten Teil seines Lebens unter der Leitung eines unwissenden und geizigen Vaters zugebracht und späterhin auf der Universität keine Gelegenheit gehabt hatte, sich durch geselligen Verkehr auszubilden. Die Unterwürfigkeit, in welcher ihn sein Vater auferzogen, hatte ihm eine gewisse äußere Demut gegeben, die jedoch schlecht mit dem Eigendünkel übereinstimmte, den er, wie alle schwachen Köpfe, in hohem Grade besaß. Durch einen glücklichen Zufall hatte er Lady Catherines Bekanntschaft gerade in dem Augenblick gemacht, als die Pfarrei von Hunsford eben erledigt gewesen, und da er ihr besonders empfohlen worden war und sich durch seinen unbegrenzten Respekt vor ihrem hohen Rang selbst zu empfehlen wusste, so erhielt er die Stelle. Sehr begreiflich also, dass dieses frühe, unverdiente Glück seine hohe Meinung von sich selbst um ein beträchtliches Vermehren sowie seine Dankbarkeit und Verehrung für die erhabene Gebieterin erhöhen musste, und dieses Gefühl seiner Würde, verbunden mit der angeborenen Unterwürfigkeit seiner kleinlichen Seele, machten ihn zu dem seltsamsten Gemisch von Stolz und Gehorsam, Selbstgefühl und Demut. Im Besitz einer einträglichen Stelle und eines bequemen Hauses dachte er jetzt ernstlich daran, sich zu vermählen. Und da er längst schon eine Aussöhnung mit der Familie Bennet gewünscht, beschloss er nun, eine ihrer Töchter zur Gattin zu erwählen, falls sie nämlich wirklich so schön und liebenswürdig sein sollten, als der Ruf sie geschildert. Darauf bezogen sich seine Anspielungen auf Vergütung und Ersatz für das Erbe ihres Vaters. Und das Glück, an seiner Seite zu leben, erschien ihm selbst so groß, dass er den Vorschlag zur Vergütung nicht allein als sehr passend erkannte, sondern sich im Stillen auch wegen seiner Großmut und Uneigennützigkeit pries. Der erste Anblick der versammelten Schwestern entschied seine Wahl. Miss Bennets Schönheit sowie der glückliche Umstand ihrer Erstgeburt bestimmten ihn augenblicklich. Und bis zum folgenden Morgen betrachtete er sie im Geheimen als die Auserkorene seines Herzens. Doch ein kurzes Tête-à-tête mit Mrs. Bennet vor dem Frühstück, welches er geschickt dazu benutzte, seine Wünsche vorläufig zu erkennen zu geben, belehrte ihn, dass er wegen Jane zu spät gekommen. Mit schlauem Lächeln bedeutete ihn die Mutter, dass Jane so gut wie vergeben sei, die übrigen Töchter hingegen, so viel sie wisse, alle noch frei wären und über Herz und Hand gebieten könnten. Dem heiratslustigen Pfarrherrn genügte dieser Wink, und auf Elizabeth, dieser Jane hinsichtlich der Geburt und Schönheit zunächst stehenden Schwester, richtete er jetzt sein Augenmerk. Die Wahl war getroffen, während Mrs. Bennet das Feuer im Kamin anschürte und der Mutter abermals mitgeteilt. Die erfreuliche Aussicht, zwei Töchter in kurzer Zeit verheiratet zu sehen, beglückte sie ausnehmend. Und derselbe Mann, von dem sie noch den Tag vorher nicht ohne Verachtung und Widerwillen hatte sprechen können, war jetzt plötzlich hoch in ihrer Gunst gestiegen. Lydias Vorschlag, nach Meryton zu gehen, war nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen. Sämtliche Schwestern, Mary ausgenommen, fanden sich zum Mitgehen bereit, und Mr. Collins musste sie auf des Vaters Bitte begleiten. Gewohnt, sein Studierzimmer für sich allein zu behalten und dort ungestört von dem Lärm und Geschwätz seiner Frau und jüngeren Töchter der Lieblingsbeschäftigung zu leben, war es ihm jetzt sehr lästig geworden, Mr. Collins bei sich zu dulden, der ihn nach dem Frühstück dorthin begleitet und so lange von seinem Haus und Garten erzählt hatte, bis er ihn endlich durch den dicksten Folianten seiner Bibliothek zum Schweigen gebracht. Da er jedoch bald gewahrte, dass der würdige Vetter keinen großen Geschmack an solcher Art Unterhaltung fand, lud er ihn höflichst ein, seine Töchter auf ihrem Spaziergang zu begleiten, welchen Vorschlag er freudig einging. Unter nichtssagenden Gesprächen von seiner Seite und höflichen Erwiderungen von Seiten der jungen Damen hatten sie Meryton erreicht. Kitty und Lydia konnten ihm nun ferner keine Aufmerksamkeit mehr schenken, indem sie jetzt andere Dinge zu beachten gefunden. Ein junger, ihnen ganz unbekannter Mann wandelte Arm in Arm mit Mr. Danny, von dessen Zurückkunft aus London Lydia sich zu überzeugen gekommen war, am anderen Ende der Straße. Unter dem Vorwand, einige kleine Einkäufe in dem gegenüber befindlichen Kaufladen zu machen, führten die beiden jüngeren Schwestern den Zug dahin an. In demselben Augenblick kehrten auch die Spaziergänger um und begrüßten die Damen, als diese eben den Laden erreicht hatten. Der Fremde musste einem jedem angenehm auffallen, sowohl wegen seiner schönen Gestalt als wegen seines feinen, edlen Anstands. Mr. Danny bat um Erlaubnis, den Damen seinen Freund Mr. Wickham vorstellen zu dürfen, den er gestern mit aus der Stadt hierher gebracht und der zu seiner größten Freude eingewilligt hatte, eine Offiziersstelle in ihrem Chor anzunehmen. Und wirklich fehlte ihm nur die Uniform, um ihn ganz unwiderstehlich zu machen. Mit jener feinen Leichtigkeit, die jedem, selbst dem gleichgültigsten Gespräch, ein gewisses Interesse verleiht, knüpfte er eine Unterhaltung mit den Damen an, die erst durch das Geräusch nahender Pferde unterbrochen wurde. Darcy und Bingley ritten durch die Straße, anfänglich ohne die Gruppe zu beachten, bis sie Miss Bennet und Elizabeth erkannten. Hierauf kamen sie näher, und Bingley berichtete, dass sie auf dem Weg nach Longbourn begriffen gewesen, sich nach Miss Bennets Befinden zu erkundigen. Darcy bestätigte dies durch eine Verbeugung und bemühte sich eben, seine Blicke von Eliza abzuwenden, als sie auf den Fremden fielen und ihr, die beide Männer zufällig im Auge behaltend, den tiefen Eindruck verriet, den das unerwartete Zusammentreffen auf beide Teile gemacht. Der eine wurde rot, der andere blass. Nach wenigen Augenblicken lüftete Wickham seinen Hut, welche Begrüßung Darcy kalt erwiderte. Was konnte dies zu bedeuten haben? Lizzie fand keine Auflösung zu dem unerklärlichen Rätsel. Gleich darauf empfahl sich Bingley, der von dem Vorgegangenen nichts bemerkt zu haben schien, und ritt mit seinem Freund weiter. Danny und Wickham begleiteten die Damen bis an das Haus ihrer Tante, waren aber weder durch Lydias dringende Einladung noch durch Mrs. Phillips freundlichen Nachruf zu vermögen, ihren Geschäftsgang aufzugeben und die Gesellschaft zu vermehren. Mrs. Phillips erfreute sich immer des Besuchs ihrer Nichten, aber besonders angenehm waren ihr jetzt die beiden Ältesten, deren längerer Aufenthalt in Netherfield ihr reichen Stoff zu neugierigen Fragen bot. Auch Mr. Collins, den ihr Jane sogleich als einen Vetter und Gast des Hauses vorgestellt, ward mit der äußersten Höflichkeit aufgenommen, und sie erwiderte seine wortreichen Entschuldigungen, sich als Fremder hier einzudrängen, mit gleicher Artigkeit. Doch über den einen Fremden durfte der andere nicht vergessen werden, und ihre jüngeren Nichten brannten vor Verlangen, nähere Nachrichten über Mr. Wickham einzuziehen. Leider wusste sie indes nicht mehr, als was ihnen Danny schon mitgeteilt hatte, und ihre Beobachtungen durch das Fenster waren ohne Erfolg geblieben. Lydia und Kitty bemühten sich, dieselben fortzusetzen, doch unglücklicherweise passierten nur einige andere Offiziere vorüber, die ihnen im Vergleich mit dem Fremden unbedeutend und albern erschienen. Einige derselben waren zum folgenden Mittag zu Mr. Phillips eingeladen, und seine Gattin versprach ihren Nichten, ihn zu vermögen, den Neuangekommenen noch heute zu besuchen und ihn ebenfalls einzuladen, wenn die Longbournsche Familie sich den Abend einstellen wollte. Dies versprachen sie sämtlich, und Mrs. Phillips verhieß ihnen ein lustiges Spiel mit kleinen Lotterielosen und zum Beschluss ein einfaches Abendessen. Somit trennte sich die kleine Gesellschaft glücklich in Erwartung der bevorstehenden Freude. Auf dem Rückweg teilte Elizabeth Jane ihre Bemerkungen über das seltsame Betragen der beiden Herren mit, und so geneigt die gutmütige Schwester auch war, beide Teile zu entschuldigen, so konnte sie deren Betragen doch ebenso wenig ergründen wie Lizzie. Collins war voll des Lobes und der Bewunderung der höflichen Aufnahme, die er bei Mrs. Phillips gefunden. Er versicherte, außer bei Lady Catherine und ihrer Tochter, noch nie so viel Artigkeit und feine Bildung vereinigt gesehen zu haben wie bei Mrs. Phillips. Und obgleich er manche ihrer höflichen Redensarten auf Rechnung der Verwandtschaft setzte, meinte er doch auch viele seinem eigenen Wert zuschreiben zu können. Denn sie hatte ihn nicht allein mit äußerster Artigkeit empfangen, sondern ihn, den ganz Fremden, auch in die morgende Einladung mit eingeschlossen. Und solch eine Aufmerksamkeit war ihm im ganzen Leben noch nicht widerfahren. Da Mr. und Mrs. Bennet keine Einwendungen gegen die erhaltene Einladung der jungen Leute machten und des Vetters höfliches Anerbieten, ihnen zur Gesellschaft zu Hause zu bleiben, standhaft ablehnten, fuhr er mit seinen schönen Cousinen nach Meryton, wo selbst Lydia sogleich mit der angenehmen Nachricht empfangen wurde, dass Mr. Wickham ihres Onkels Einladung angenommen habe und sich im Haus befinde. Bis die Tischgäste erschienen, hatte Collins Muße, seine Umgebungen zu mustern und zu bewundern. Und er war so frappiert von der geschmackvollen Ausstaffierung des Gesellschaftszimmers, dass er erklärte, sich nach Rosings in eines der schönsten Sommergemächer versetzt zu sehen geglaubt. Eine Vergleichung, die zwar anfänglich nicht die erwünschte Wirkung hervorbrachte, später aber, nachdem er berichtet, dass Rosings, der Aufenthalt Lady Catherines und die Zimmer daselbst im geschmackvollsten, kostbarsten Stil eingerichtet, sehr huldvoll aufgenommen wurde. Durch dieses wohlangebrachte Kompliment in die beste Laune versetzt, widmete Mrs. Phillips dem gesprächigen Collins nun ihre ganze Aufmerksamkeit und lernte nicht allein die herrlichen Gemächer seiner hohen Beschützerin, sondern auch seine eigene demütige Wohnung von innen und außen, soweit es durch Beschreibung möglich war, kennen. Endlich erschienen die Herren, und Wickham trat mit so viel Anstand in das Zimmer, dass Elizabeth nicht umhin konnte, im Stillen die Bemerkung zu machen, dass er sich sehr vorteilhaft vor den übrigen auszeichnete, obgleich die Offiziere dieses Regiments meistens sehr feine, gebildete Leute waren und die heutige Gesellschaft aus der Elite bestand. Wickham war der Glückliche, dem alle Augen sich zuwandten, und Elizabeth die Glückliche, an deren Seite er endlich Platze nahm. Mit der Leichtigkeit und Gewandtheit eines Mannes von Welt wusste er dem gleichgültigsten Gespräch eine interessante Wendung zu geben und die Aufmerksamkeit der Zuhörerinnen auf sich zu ziehen. Der arme Collins war seit dem Eintritt der Offiziere in seine eigentümliche Unbedeutendheit zurückgesunken. An die jungen Damen wagte er sich gar nicht mehr, da sie ihre Ungeduld über die Breite seines Vortrags kaum zu verbergen imstande waren. Nur Mrs. Phillips lieh ihm dann und wann ein geneigtes Ohr und versah ihn in den Zwischenzeiten sehr reichlich mit Kaffee und Kuchen. Jetzt wurden die Spieltische arrangiert und Mr. Collins sein Platz beim Whist angewiesen. Wickham, der kein Whist-Spieler war, fand am anderen Tisch zwischen Elizabeth und Lydia eine willige Aufnahme. Anfänglich schien es, als ob Letztere ihn ganz in Beschlag nehmen würde, denn sie besaß eine unerschöpfliche Unterhaltungsgabe und ließ den gefassten Gegenstand schwer wieder los. Sobald aber das Lotteriespiel begann, teilte sich ihre Aufmerksamkeit, und sie war so sehr beschäftigt mit den Gewinnen und Wetten, dass sie sich keinem Einzelnen widmen konnte. Wickham benutzte ihren Spielenthusiasmus, sich Eliza wieder zuzuwenden, und diese war bereit, ihn anzuhören. Am liebsten hätte sie die Geschichte seiner Bekanntschaft mit Darcy gehört, wagte aber nicht, den Namen dieses Mannes zu nennen. Doch Wickham selbst leitete die Unterhaltung darauf hin, indem er fragte, wie weit Netherfield von Meryton entfernt sei und wie lange Mr. Darcy sich dort aufgehalten habe. »Ungefähr einen Monat«, entgegnete Elizabeth und fuhr dann, das Gespräch festhaltend, fort. »Er soll, wie ich höre, ein schönes Gut in Derbyshire besitzen.« »Ja«, erwiderte Wickham, »sein Besitztum ist eines der einträglichsten in der ganzen Gegend. Man taxiert es auf 10.000 das Jahr. Sie hätten sich an niemand wenden können, der Ihnen darüber so genaue Auskunft zu geben vermag als ich, da ich von meiner Kindheit an mit seiner Familie bekannt bin.« Elizabeth sah ihn voll Erstaunen an. »Diese Versicherung scheint Sie in Erstaunen zu setzen, Miss Bennet.« Und ich finde es sehr begreiflich, nachdem Sie gestern Zeuge unseres kalten Zusammentreffens gewesen sind. Kennen Sie Mr. Darcy genauer? »So genau, wie ich ihn kennenzulernen wünsche«, rief Elizabeth mit Wärme. »Ich habe 4 Tage mit ihm in einem Haus gelebt und ihn sehr unangenehm gefunden.« »Ich habe kein Recht zu entscheiden, ob er angenehm oder unangenehm ist«, sagte Wickham. »Ich kenne ihn zu lange und zu genau, um über ihn richten zu dürfen. Auch ist es mir unmöglich, ihn unparteiisch zu beurteilen, aber ich glaube, Ihre Meinung würde im Allgemeinen Erstaunen erregen. Und vielleicht sprechen Sie sie auch nicht überall mit gleicher Wärme aus. Hier sind Sie unter Ihrer eigenen Familie. Ich sage hier nicht mehr, als ich in jedem anderen Haus, Netherfield ausgenommen, sagen würde«, entgegnete Elizabeth rasch. »Er ist in Herefordshire durchaus nicht beliebt. Jedermann ist empört über seinen Stolz, und Sie werden nirgends ein günstigeres Urteil über ihn hören.« Das ist allerdings wunderbar, so wenig er auch ein günstigeres verdient. Aber ich bin gewohnt, die Welt durch sein großes Vermögen geblendet oder durch sein hochmütiges und gebieterisches Wesen eingeschüchtert zu sehen. Und ich bin geneigt, ihn trotz meiner geringen Bekanntschaft seines Charakters für keinen guten Menschen zu erklären. Wickham schüttelte den Kopf und fuhr dann nach einer Pause fort. »Ich möchte wohl wissen, ob er noch lange in hiesiger Gegend zu bleiben gedenkt. Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben, aber ich hörte nichts von seiner baldigen Abreise, als ich in Netherfield war. Ich hoffe, Ihre Pläne werden durch seine Gegenwart keine Umänderung erleiden.« »Oh nein, ich bin nicht gesonnen, mich durch Mr. Darcy vertreiben zu lassen. Wenn er mich zu vermeiden wünscht, mag er gehen. Wir stehen nicht auf dem freundschaftlichsten Fuß, und es gibt mir allemal einen Stich durchs Herz, wenn ich ihn sehe. Aber ich habe keinen Grund, ihn zu vermeiden, und das will ich der ganzen Welt beweisen. Er hat mich unverantwortlich schlecht behandelt. Sein Vater war ein vortrefflicher Mann und der treueste Freund, den ich je besessen. Der Anblick des Sohnes erweckt tausend Erinnerungen in meiner Seele. Alles, was er mir getan, wollte ich ihm gern verzeihen. Nur nicht, dass er meine schönsten Hoffnungen getäuscht und dadurch das Andenken seines Vaters entehrt hat.« Elizabeth hörte dem Sprecher mit steigendem Interesse zu, wagte aber nicht weiter zu fragen. Wickham ging nun auf allgemeinere Gegenstände über, rühmte die angenehme Lage von Meryton, den Vorzug der guten Gesellschaft und fuhr dann fort: »Diese Gründe haben mich auch bewogen, in das Korps einzutreten. Geselliger Umgang ist mir unentbehrlich. Ich bin in meinen schönsten Erwartungen getäuscht worden und kann jetzt die Stille der Einsamkeit nicht mehr ertragen. Ich muss Beschäftigung und Zerstreuung haben, und nur die Notwendigkeit macht mir das militärische Leben, für welches ich nicht erzogen worden bin, erträglich. Zum Geistlichen war ich bestimmt und hätte jetzt im Besitz einer einträglichen Stelle sein können, wenn es dem Herrn, von dem wir eben sprachen, beliebt hätte. Der verstorbene Mr. Darcy, mein Pate und teuerster Wohltäter, der mir nur Gutes und Liebes im Leben erwies, wollte auch noch nach seinem Tode für mich sorgen und verhieß mir die erste erledigte Stelle in seinem Kirchspiel. Es wäre eine angemessene Versorgung gewesen. Sie wurde mir aber nicht zuteil. Der Sohn bestimmte sie einem anderen.« »Gütiger Gott«, rief Elizabeth, »wie ist es möglich, dem letzten Willen des Vaters so entgegenzuhandeln? Warum suchten Sie Ihre Ansprüche nicht auf dem Wege des Rechts geltend zu machen?« »Leider machte dies eine kleine Unregelmäßigkeit in der Form unmöglich. Die Absicht meines verstorbenen Wohltäters war mir und jedem rechtlichen Mann klar, aber dem jungen Mr. Darcy beliebte es, sie zu bezweifeln oder als eine bedingungsweise Belohnung zu betrachten, die ich durch Unverstand, Torheit oder dergleichen verscherzt haben sollte. Genug, die Stelle ward einem anderen gegeben, obgleich ich mir bewusst bin, nichts getan zu haben, was mich ihrer unwürdig gemacht hätte. Es müsste denn eine zu freimütige Äußerung über sein Betragen ihn erzürnt haben. Ich bin zwar von lebhaftem Temperament, kann mir aber nichts Böses in dieser Art vorwerfen. So viel ist gewiss, dass wir ganz verschiedene Gesinnungen und Ansichten haben und dass er mich hasst. Schrecklich! Sein Betragen verdient, öffentlich bekannt gemacht zu werden. Früher oder später wird es ans Tageslicht kommen, doch nicht durch mich. Solange mir das Andenken des Vaters noch so teuer und wert ist, kann ich den Sohn nicht preisgeben.« Elizabeth lobte seinen Edelmut und fand ihn in diesem Augenblick hübscher und anziehender als je. »Aber«, fuhr sie nach einer Pause fort, »was kann ihn dazu bewogen haben, so grausam gegen Sie zu verfahren?« »Nichts weiter als Abneigung. Eine Abneigung, die ich nur aus Eifersucht erklären kann. Seines Vaters Liebe zu mir hat ihm schon als Kind eine Bitterkeit gegen mich eingeflößt, die in späteren Jahren dadurch, dass ich ihm oft vorgezogen worden, in Hass ausgeartet ist. Ich hätte Mr. Darcy nicht für so böse gehalten. Obgleich er mir nie gefallen, hielt ich ihn doch nicht für schlecht, nur für hochmütig und vorurteilsvoll. Aber solcher Ungerechtigkeit, solcher Grausamkeit glaubte ich ihn nicht fähig. Und doch, fuhr sie nach einigem Nachdenken fort, begreife ich die Möglichkeit, wenn ich mich an ein Gespräch in Netherfield erinnere, wo er selbst eingestand, einen unversöhnlichen Charakter zu haben. Er muss wirklich ein schrecklicher Mensch sein.« »Ich kann nicht über ihn urteilen«, entgegnete Wickham mit Bescheidenheit. »Mir wird es schwer, gerecht gegen ihn zu sein.« Elizabeth schwieg einige Augenblicke in Gedanken verloren und rief dann mit Wärme: »Den Freund, den Paten, den Liebling seines Vaters auf eine solche Weise zu behandeln, ist wirklich schrecklich. Und wahrscheinlich sind sie doch miteinander aufgewachsen.« »Allerdings, in einem Kirchspiel geboren, brachten wir unsere ganze Jugendzeit unter einem Dach zu, Freud und Leid, Unterricht und Erholung miteinander teilend. Mein Vater hatte früher dasselbe Geschäft getrieben wie ihr Herr Onkel Phillips, es jedoch bald aufgegeben, um sich ganz der Sorge für das Pemberlische Gut zu weihen. Der verstorbene Mr. Darcy erkannte seinen Eifer und äußerte oft, dass er ihm den größten Dank schuldig sei. Er behandelte ihn ganz als Freund und fühlte sich glücklich, ihm durch das Versprechen meiner künftigen Versorgung für die tätige und zweckmäßige Verwaltung seiner Güter belohnen zu können.« »Unbegreiflich und abscheulich zugleich«, sagte Elizabeth mit Unwillen, »dass der Sohn nicht wenigstens aus Stolz gerecht gegen sie gewesen ist. Wenn auch nicht aus einem besseren Motiv, müsste ihn doch sein Stolz vor solcher Unredlichkeit bewahren.« »Das ist mir selbst ein Rätsel geblieben«, entgegnete Wickham, »da der Stolz alle seine Handlungen leitet, sein bester Freund ist und ihn oft zur Ausübung der Tugend veranlasst. Aber wir Menschen sind nun einmal nicht immer konsequent, und aus seinem Betragen gegen mich sprechen noch stärkere Leidenschaften als der Stolz. Kann ein so abscheulicher Stolz jemals zu etwas Gutem führen?« fragte Elizabeth. »Ja, er hat ihn oft veranlasst, freigebig und großmütig zu handeln, reichlich Geld zu spenden, eine edle Gastfreiheit auszuüben, seinen Untertanen beizustehen und Arme zu unterstützen. Das hat er aus Familienstolz und Sohnesstolz getan, um nicht hinter seinem Vater zurückzubleiben, den Einfluss des Pemberleyschen Hauses nicht zu verlieren und sich so populär zu beweisen, wie diese Familie es immer getan. Er hat auch brüderlichen Stolz, der ihn in Verbindung mit einiger brüderlichen Liebe zu einem gütigen und sorgsamen Aufseher seiner Schwester macht. Und Sie werden ihn gewiss schon als den aufmerksamsten und besten Bruder rühmen gehört haben.« »Und wie ist seine Schwester?« »Es tut mir leid, sie nicht liebenswürdig nennen zu können, aber sie ist ihrem Bruder zu ähnlich. Stolz, sehr stolz. Als Kind war sie gut und gefällig und mir sehr zugetan, weshalb ich ihr denn auch mit Freuden jede müßige Stunde widmete. Jetzt aber ist sie mir nichts mehr. Sie ist ungefähr 15 bis 16 Jahre alt und, wie man sagt, sehr hübsch und auch außerordentlich unterrichtet. Seit ihres Vaters Tode lebt sie in London bei einer ältlichen Dame, die ihre Erziehung leitet.« Nach mehreren Pausen und Versuchen, die Unterhaltung auf andere Gegenstände zu leiten, kam Eliza noch einmal auf den ersten zurück. »Ich bin erstaunt«, sagte sie, »über seine genaue Freundschaft mit Mr. Bingley. Wie kann dieser liebenswürdige, gutmütige Mann sein Freund sein und Gefallen an ihm finden? Kennen Sie Mr. Bingley?« »Durchaus nicht. Er ist sanft, liebenswürdig und gut. Er kann Mr. Darcy unmöglich kennen.« »Wahrscheinlich nicht. Mr. Darcy kann übrigens sehr liebenswürdig sein, sobald es ihm beliebt. Er besitzt alle dazu erforderlichen Eigenschaften und ist sogar ein unterhaltender Gesellschafter, wenn er es der Mühe wert hält. Unter seinesgleichen benimmt er sich ganz anders. Sein Stolz verlässt ihn zwar nie, aber er ist zugleich freimütig, unbefangen, verständig und hinsichtlich des Vermögens und der Figur auch vielleicht angenehm.« Indem erhob sich die Whist-Party. Die Spieler mischten sich unter die andere Gesellschaft, und Collins nahm zwischen Elizabeth und Mrs. Phillips Platz, welche letztere ihm ihr Bedauern über seinen Spielverlust an den Tag legte. Er erwiderte sehr ernsthaft, dass ihm ein so geringer Verlust als 5 Schillinge durchaus nicht inkommodiere und dass er, dank sei es Lady Catherine de Bourghs Freigebigkeit, solche Kleinigkeiten nicht zu beachten nötig habe. Wickham wurde aufmerksam bei Erwähnung des Namens, und nachdem er Collins einige Augenblicke beobachtet, fragte er Eliza leise, ob ihr Vetter genau mit der Familie de Bourgh bekannt sei. »Lady Catherine hat ihn vor kurzem mit einer Pfarrei beschenkt«, entgegnete sie. »Auf welche Weise es ihm gelungen ist, sich ihr bemerkbar zu machen, weiß ich nicht. Aber dass er sie noch nicht lange kennt, hat er erzählt.« »Es wird Ihnen bekannt sein, dass Lady Catherine de Bourgh und Lady Anne Darcy Schwestern waren und erstere deshalb des jetzigen Mr. Darcys Tante ist.« »Nein, ich hörte nie davon. Überhaupt nichts von Lady Catherines Bekanntschaft und Verwandtschaft. und selbst von ihrer Existenz nicht eher als vorgestern. Ihre Tochter, Miss de Bourgh, wird einst ein beträchtliches Vermögen bekommen, und man glaubt, dass sie für ihren Vetter bestimmt ist. Diese Nachricht entlockte Eliza ein Lächeln, indem sie an die arme Miss Bingley dachte. Vergebens also waren ihre Aufmerksamkeiten, ihr Bestreben, ihm zu gefallen, ihr Lob seiner Schwester. »Mr. Collins«, sagte sie, »spricht mit großer Verehrung von Lady Catherine und ihrer Tochter. Doch vermute ich aus einigen kleinen Schilderungen, dass die Dankbarkeit sein Urteil besticht und diese hochgepriesene Gönnerin und Patronin eine anmaßende, hochmütige Frau sein muss. Sie besitzt beide Eigenschaften in einem hohen Grade«, erwiderte Wickham. »Ich habe sie zwar in mehreren Jahren nicht gesehen, erinnere mich aber sehr wohl, dass ich sie nie leiden mochte und dass ihr Wesen sehr gebieterisch und hochfahrend war. Sie gilt für außerordentlich fein und gebildet. Ich glaube aber, dass sie diesen Ruf teils ihrem Rang und Vermögen, teils ihrem absprechenden Benehmen und endlich dem Stolz ihres Neffen verdankt, welcher jedem Glied seiner Familie einen Verstand erster Klasse beizulegen für gut findet.« Elizabeth fand diese Schilderung sehr treffend und charakteristisch, und sie fuhr fort, sich mit Wickham zu unterhalten, bis das Abendessen dem Spiel ein Ende machte und den anderen Damen Gelegenheit gab, ihre Ansprüche an ihn und seine Artigkeiten geltend zu machen. Durch eine allgemeine interessante Unterhaltung konnte sich niemand in Mrs. Phillips lärmenden Gesellschaften auszeichnen, aber alles, was Mr. Wickham sagte, war gut gesagt und alles, was er tat, mit Anstand getan. Elizabeth blieb nicht ungerührt von so vielen inneren und äußeren Vorzügen. Sie dachte auf dem Rückweg nur an das, was er ihr gesagt, fand aber keinen Augenblick Muße, seiner zu erwähnen, indem Lydia und Collins ohne Aufhören schwatzten. Erstere von ihren Gewinnen, von verlorenen und gewonnenen Marken, letzterer von Mrs. Phillips außerordentlicher Artigkeit und Höflichkeit, die ihn selbst seinen Verlust im Spiel vergessen ließ. Und beide waren noch nicht fertig, als der Wagen in Longbourn hielt.